Aber wie soll ich das anstellen? Vielleicht fange ich mit einem Abendessen statt mit dem üblichen Interview an. Das wäre mal was Neues. Eine potenzielle Sub zum Essen ausführen. Wir erreichen die Plastikkabelbinder, die es in unterschiedlichen Längen und Farben gibt. Ich lasse die Finger geistesabwesend über die Packungen gleiten. Lad sie einfach zum Essen ein. Eine Verabredung? Würde sie ja sagen? Ihr Blick ist auf ihre ineinander verschränkten Finger geheftet. Sie kann mir nicht in die Augen sehen. Das ist vielversprechend. Ich wähle die längeren Kabelbinder, weil die flexibler sind und man mit ihnen Fuß- und Handgelenke gleichzeitig fesseln kann. Die da, sage ich, und wieder wird sie rot. Brauchen Sie sonst noch etwas? Fragt sie hastig. Entweder sie ist super aufmerksam oder sie will mich aus dem Laden haben. Ja, Kreppband. Wollen Sie malern? Nein, das will ich nicht. Wenn du wüsstest. Hier entlang, nuschelt sie. Das Kreppband ist bei den Malersachen. Nun mach endlich, Gray, du hast nicht so viel Zeit, verwickle sie in ein Gespräch. Arbeiten Sie schon lange hier? Natürlich kenne ich die Antwort bereits. Anders als manche Leute mache ich meine Hausaufgaben. Sie errötet noch einmal. Gott, ist die Kleine schüchtern. Das mit ihr kann ich mir aus dem Kopf schlagen. Sie geht hastig den Gang zur Malerabteilung hinunter. Ich folge ihr artig wie ein Hündchen. Seit 4 Jahren, murmelt sie, als wir das Kreppband erreichen. Sie bückt sich und nimmt 2 Rollen unterschiedlicher Breite aus dem Regal. Das da, sage ich. Das breitere Band eignet sich sehr viel besser zum Knebeln. Als sie mir die Rolle reicht, berühren sich kurz unsere Finger. Die Berührung hallt in meinem Unterleib wieder. Verdammt! Sie wird blass. Darf es sonst noch etwas sein? Haucht sie. Himmel, ich habe auf sie die gleiche Wirkung wie sie auf mich. Vielleicht. Ein Seil, denke ich. Hier entlang. Sie huscht den Gang hinunter und ich kann noch einmal den Anblick ihres tollen Hinterns genießen. Was genau haben Sie sich vorgestellt? Wir haben Seile aus synthetischen und aus natürlichen Fasern. Taue, Kordeln. Scheiße. Hör auf. Mit einem lautlosen Stöhnen versuche ich die Vorstellung von ihr, wie sie von der Decke meines Spielzimmers baumelt, zu verdrängen. 5 Meter von dem Naturfaserseil, bitte. Das ist grober und scheuert stärker, wenn man daran zerrt. Mein Lieblingsseil. Obwohl ihre Finger zittern, gelingt es ihr, die 5 Meter ohne Probleme abzumessen. Sie holt ein Teppichmesser aus der Gesäßtasche ihrer Jeans, schneidet das Seil ab, rollt es ordentlich auf und verschlingt es zu einem Schlipsteak. Beeindruckend. Waren Sie mal bei den Pfadfindern? Organisierte Gruppenaktivitäten sind nicht so mein Ding, Mr. Gray. Was ist denn dann Ihr Ding, Anastasia? Ihre Pupillen weiten sich, als ich sie ansehe. Ja. Bücher, flüstert sie. Was für Bücher? Ach, das übliche Klassiker, hauptsächlich britische Literatur. Britische Literatur. Bestimmt Bronte und Austen. Diese ganze Herzchen- und Blümchenscheiße, das ist nicht gut. Benötigen Sie sonst noch etwas? Ich weiß es nicht. Könnten Sie mir denn noch etwas empfehlen? Mich interessiert Ihre Reaktion. Hier von den Werkzeugen? Erkundigt sie sich. Am liebsten würde ich laut lachen. Baby selber machen ist nicht mein Ding. Ich kaschiere meine Belustigung mit einem Nicken. Als ihr Blick meinen Körper hinunterwandert, verkrampfe ich mich. Sie taxiert mich. Scheiße. Einen Overall, schlägt sie vor. Das ist so unerwartet wie die Schwulenfrage aus ihrem hübschen Mund. Sie wollen sich sicher nicht die Kleidung ruinieren. Sie deutet verlegen auf meine Jeans. Ich kann es mir nicht verkneifen zu sagen, die könnte ich ausziehen. Sie wird tiefrot und senkt den Blick. Okay, einen Overall. Schließlich will ich mir nicht die Kleidung ruinieren, murmle ich. Sie wendet sich wortlos ab und geht raschen Schrittes den Gang entlang. Und wieder folge ich ihr artig. Brauchen Sie sonst noch etwas? Sie reicht mir einen blauen Overall, den Blick nach wie vor gesenkt, das Gesicht rot. Himmel, was stellt sie bloß mit mir an? »Wie kommen Sie mit dem Artikel voran?« frage ich sie in der Hoffnung, dass sie sich ein wenig entspannt. Sie hebt den Blick mit einem erleichterten Lächeln. »Endlich!« »Den verfasse nicht ich, sondern Catherine, Miss Kavanagh, meine Mitbewohnerin. Sie schreibt gern und ist die Herausgeberin der Studentenzeitung. Sie war ganz geknickt, dass sie das Interview nicht selbst führen konnte.« Das sind die längsten Sätze, die ich je von ihr gehört habe, und es geht darin nicht um sie selbst. »Interessant.« Bevor ich etwas dazu sagen kann, fügt sie hinzu, sie findet es nur schade, dass sie keine Fotos von Ihnen hat. Die beharrliche Miss Kavanagh will Fotos, so, so. Warum nicht? Das würde mir die Möglichkeit geben, mehr Zeit mit der reizenden Miss Steele zu verbringen. Was für Fotos hätte sie denn gern? Sie zuckt mit den Achseln. Ich bleibe fürs Erste in der Gegend, vielleicht morgen? Ich kann in Portland bleiben und vom Hotel, dem Heathman, aus arbeiten. Taylor wird herkommen, mir meinen Laptop und Kleidung bringen müssen. Oder Elliot, falls er sich nicht wie sonst immer an den Wochenenden durch die Betten schläft. »Sie wären zu einem Fotoshooting bereit?« fragt sie mich erstaunt. Ich nicke. »Ich möchte mehr Zeit mit Ihnen verbringen, Miss Steele.« »Langsam, Gray.« »Kate würde sich freuen, vorausgesetzt, wir treiben so schnell einen Fotografen auf.« Sie strahlt. »Himmel, sie ist wirklich atemberaubend.« »Lassen Sie es mich wissen, ob es morgen klappt?« Ich zücke meine Brieftasche. »Meine Visitenkarte mit meiner Handynummer. Sie müssen vor 10 Uhr morgens anrufen. Wenn nicht, fliege ich zurück nach Seattle und vergesse dieses alberne Abenteuer. Hoffentlich nicht.« »Okay.« Sie grinst wie ein Honigkuchenpferd. »Anna!« Wir drehen uns beide um, als ein junger Mann in legerer, aber teurer Kleidung am anderen Ende des Gangs auftaucht und Miss Anastasia Steele mit einem breiten Lächeln begrüßt. Wer zum Teufel ist dieser Arsch? »Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, Mr. Gray.« Sie geht zu ihm, und der Kerl umarmt sie wie ein Gorilla. Mir gefriert das Blut in den Adern. »Nimm deine dreckigen Finger von ihr.« Ich balle die Hände zu Fäusten und beruhige mich erst wieder, als ich sehe, dass sie keine Anstalten macht, seine Umarmung zu erwidern. Sie unterhalten sich flüsternd. Vielleicht stimmen die Informationen von Welch nicht. Vielleicht ist der Typ ihr Freund. Er wäre im richtigen Alter, verschlingt sie mit den Augen und legt lässig einen Arm um ihre Schulter. Eine beiläufige Geste, aber ich weiß, dass er sein Revier absteckt und mir signalisiert, dass ich mich vom Acker machen soll. Sie tritt verlegen von einem Fuß auf den anderen. Scheiße. Ich sollte gehen. Ich habe zu hoch gepokert, sie ist mit dem Kerl zusammen. Da sagt sie etwas zu ihm, löst sich von ihm, berührt seinen Arm, nicht seine Hand. Es ist klar, dass sie kein Paar sind. Gut. Paul, das ist Christian Gray. Mr. Gray, das ist Paul Clayton. Seinem Bruder gehört der Baumarkt. Informiert sie mich mit einem merkwürdigen Blick, den ich nicht verstehe. Obwohl ich Paul kenne, seit ich hier arbeite, sehen wir uns nicht oft. Er studiert in Princeton Business Administration. Sie scheint mir wortreich erklären zu wollen, dass sie nicht mit ihm zusammen ist. Der Bruder vom Chef, nicht der Freund. Es überrascht mich, wie erleichtert ich bin. Diese Frau geht mir echt unter die Haut. Mr. Clayton, begrüße ich ihn nicht sonderlich freundlich. Mr. Gray, er erwidert meinen Händedruck schlaff, Weichei. Moment, doch nicht der Christian Gray von Gray Enterprises Holdings? Plötzlich ist er ganz servil. Ja, genau der, du Arsch. Wow, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Danke, Anastasia hat das im Griff. Sie ist sehr aufmerksam, Mr. Clayton. Und jetzt verpiss dich. Okay, bis später, Anna. Ja, Paul, sagt sie, und endlich verschwindet er. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Mr. Gray? Danke, das wäre alles, antworte ich. Scheiße. Mir läuft die Zeit davon und ich weiß immer noch nicht, ob ich sie wiedersehen werde. Besteht Hoffnung, dass sie Interesse an dem hat, was mir für sie vorschwebt? Wie soll ich sie fragen? Bin ich bereit, mir eine neue Sub heranzuziehen, die keine Ahnung hat? Sie braucht erstmal eine Grundausbildung. Ich stöhne innerlich angesichts der Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Der Weg ist das Ziel. Wird sie überhaupt Interesse haben? Oder täusche ich mich? Sie geht zur Kasse und gibt den Preis der Artikel ein, ohne den Blick zu heben. Verdammt, schau mich an. Ich will noch einmal in ihre schönen blauen Augen sehen und ihre Gedanken darin lesen. Endlich hebt sie den Kopf. Mach $43. Nicht mehr? Wollen Sie eine Tüte? Erkundigt sie sich. Ganz freundliche Verkäuferin, als ich ihr meine Amex-Karte reiche. Ja, bitte, Anastasia. Was für ein schöner Name für eine schöne Frau. Sie steckt die Sachen in die Tüte. So, das war's. Jetzt muss ich mich verabschieden. Sie rufen mich an, wenn Sie über den Fototermin Bescheid wissen. Sie nickt und gibt mir die Kreditkarte zurück. Gut, vielleicht bis morgen. Ich kann nicht einfach so gehen. Ich muss ihr signalisieren, dass ich mich für sie interessiere. Ach, und Anna? Ich bin froh, dass Miss Kavanagh das Interview nicht führen konnte. Sie wirkt überrascht und geschmeichelt. Gut. Ich schlinge die Tüte über die Schulter und schlendere aus dem Baumarkt. Ja, allen inneren Alarmglocken zum Trotz will ich sie. Jetzt muss ich warten. Verdammt nochmal warten. Schon wieder. Mit einer Willenskraft, die Eleanor stolz auf mich machen würde, halte ich den Blick gerade ausgerichtet, als ich mein Handy aus der Tasche ziehe und in den Mietwagen einsteige. Nein, ich drehe mich nicht zu ihr um. Ich schaue in den Rückspiegel, in dem ich die Tür zum Baumarkt erkennen kann, aber auch nicht mehr. Sie sieht mir nicht durch Schaufenster nach. Das enttäuscht mich. Ich bestätige den Schnellwahlknopf und Taylor geht ran, bevor das Telefon einmal klingelt. »Mr. Gray«, begrüßt er mich. »Reservieren Sie für mich im Heathman. Ich bleibe das Wochenende in Portland. Und bringen Sie meinen Geländewagen, meinen Computer und die Unterlagen, die drumherum liegen, und dazu ein oder zwei Sets Wechselkleidung.« »Ja, Sir. Und Charlie Tango?« »Joe soll ihn nach PDX fliegen.« »Wird gemacht, Sir. Ich bin in etwa 3,5 Stunden bei Ihnen.« Nachdem ich das Gespräch beendet habe, lasse ich den Motor an. Ich habe also ein paar Stunden, bis ich herausfinde, ob das Mädchen sich für mich interessiert. Was soll ich mit der Zeit anfangen? Zum Beispiel wandern. Vielleicht kann ich diese seltsame Begierde durch einen langen Marsch in den Griff kriegen. 5 Stunden ohne Anruf von der reizenden Miss Steele. Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Ich blicke vom Fenster meiner Suite im Heathman auf die Straße hinunter. Ich hasse Warten, seit jeher. Inzwischen sind Wolken aufgezogen, aber für meinen Streifzug durch den Forest Park hat das Wetter gehalten. Allerdings hat das Gehen mir nicht geholfen, mich zu beruhigen. Es ärgert mich, dass sie nicht anruft. Aber mehr noch ärgere ich mich über mich selbst. Wie dumm kann man sein? Zeitverschwendung, diesem Mädchen nachzusteigen. Wann bin ich vorher je einer Frau nachgelaufen? Gray, reiß dich zusammen. Seufzend schaue ich wieder aufs Display meines Handys, in der Hoffnung, ihren Anruf verpasst zu haben, aber da ist nichts. Wenigstens hat Taylor inzwischen alle meine Sachen gebracht, die ich benötige. Zum Beispiel Barneys Bericht über die Tests seiner Abteilung. Die kann ich jetzt in Ruhe durchgehen. In Ruhe? Innere Ruhe kenne ich nicht mehr, seit Miss Steele in mein Büro gestolpert ist. Als ich den Blick hebe, liegt mein Zimmer in den grauen Schatten der Dämmerung. Die Aussicht auf eine weitere Nacht allein deprimiert mich. Während ich überlege, was ich tun soll, vibriert mein Handy auf dem hochglanzpolierten Holz des Tisches. Und eine Nummer mit Washingtoner Vorwahl, die mir irgendwie bekannt vorkommt, leuchtet auf dem Display auf. Plötzlich rast mein Herz wie nach einem 15-Kilometer-Lauf. Ist sie das? Ich gehe ran. Mr. Gray? Anastasia Steele? Ich grinse von einem Ohr zum anderen, so. Eine nervöse, sanfte Miss Steele. Meine Laune verbessert sich schlagartig. Miss Steele, wie schön von Ihnen zu hören. Als ich sie schlucken höre, reagiert mein Unterleib sofort. Wunderbar. Ich habe also die gleiche Wirkung auf sie, wie sie auf mich. Wir würden gern das Fotoshooting für den Artikel machen, morgen, wenn's Ihnen recht ist. Wo würde es Ihnen passen, Sir? In meinem Zimmer, nur du, ich und die Kabelbinder. Ich bin im Heathman in Portland, 9:30 morgen früh. Okay, wir kommen hin, stammelt sie, unfähig, ihre Erleichterung und Freude zu verbergen. Ich freue mich darauf, Miss Steele. Ich lege auf, bevor sie meine Erregung und Begeisterung spüren kann. Dann lehne ich mich auf meinem Stuhl zurück, blicke hinaus auf die dunkler werdende Skyline und fahre mir mit den Händen durch die Haare. Wie zum Teufel packe ich die Sache am besten an? Sonntag, 15. Mai 2011. Die Musik von Moby im Ohr laufe ich die Southwest Salmon Street entlang zum Willamette River. Es ist 6:30 morgens und ich versuche, den Kopf klar zu kriegen. Letzte Nacht habe ich von ihr geträumt. Sie kniete vor mir, blaue Augen, hauchende Stimme. Und nach allem, was sie sagte, ein Sir. Seit ich sie kenne, sind die Träume von ihr eine willkommene Abwechslung zu denen, die mich sonst in der Nacht plagen. Wie Flynn sie wohl interpretieren würde. Weil der Gedanke mich beunruhigt, schiebe ich ihn beiseite und konzentriere mich darauf, meinen Körper am Ufer des Willamette an seine Grenzen zu treiben. Während ich laufe, bricht die Sonne durch die Wolken und Hoffnung keimt in mir auf. 2 Stunden später komme ich auf dem Weg zurück zum Hotel an einem Coffeeshop vorbei. Vielleicht sollte ich sie auf einen Kaffee einladen. Wie bei einer Verabredung? Nein, kein Date. Ich muss über diesen absurden Gedanken lachen. Einfach nur ein Gespräch, eine Art Interview. Dabei kann ich ein bisschen mehr über diese rätselhafte Frau herausfinden, ob sie Interesse an mir hat oder ob ich mich da in etwas verrenne. Allein im Aufzug mache ich noch ein paar Dehnübungen und als ich mein Hotelzimmer erreiche, bin ich zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Portland fokussiert und innerlich ruhig. Inzwischen ist das Frühstück gekommen. Ich habe einen Bärenhunger. Und Hunger lasse ich nicht zu, niemals. Ich setze mich vor dem Duschen, noch in der Jogginghose hin, und esse. Forsches Klopfen an der Tür. Ich mache auf. Taylor steht davor. »Guten Morgen, Mr. Gray.« »Morgen. Sind Sie da?« »Ja, Sir. Sie warten in Zimmer 601. Komme gleich.« Ich schließe die Tür und stecke das Hemd in meine graue Hose. Meine Haare sind feucht vom Duschen, aber das ist mir egal. Nach einem kurzen Blick in den Spiegel verlasse ich meine Suite, um Taylor zum Aufzug zu folgen. Obwohl es in Zimmer 601 von Menschen, Scheinwerfern und sonstiger Fotoausrüstung wimmelt, sehe ich sie sofort. Sie steht an der Seite, trägt die Haare offen, eine üppige, glänzende Mähne, die ihr bis unter die Brüste reicht. Die Kleine trägt enge Jeans und Chucks, dazu eine kurzärmelige marineblaue Jacke und darunter ein weißes T-Shirt. Sind Jeans und Chucks sozusagen ihr Markenzeichen? Beides dürfte nicht sonderlich bequem sein. Sie bringen aber ihre wohlgeformten Beine gut zur Geltung. Ihre Augen werden groß, als ich mich ihr nähere. Miss Steele, so sieht man sich wieder. Sie ergreift die Hand, die ich ihr hinstrecke. Am liebsten würde ich die ihre drücken und an meine Lippen heben. Mach dich nicht lächerlich, Gray. Sie errötet wie immer auf höchst adrette Weise und deutet auf ihre Freundin, die zu nahe bei ihr steht und darauf wartet, dass ich sie wahrnehme. »Mr. Gray, das ist Catherine Kavanagh«, stellt Anna sie mir vor. Widerwillig lasse ich ihre Hand los und wende mich der hartnäckigen Miss Kavanagh zu. Sie ist groß, eine auffällige Erscheinung, ist gepflegt wie ihr Vater, hat jedoch die Augen ihrer Mutter. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich die entzückende Miss Steele kennenlernen durfte. Dieser Gedanke stimmt mich ihr gegenüber ein wenig wohlwollender. »Die beharrliche Miss Kavanagh. Wie geht es Ihnen? Sie scheinen wieder gesund zu sein. Anastasia hat erzählt, dass Sie sich letzte Woche nicht wohlfühlten.« »Danke der Nachfrage, Mr. Gray. Mir geht es gut.« Ihr fester Händedruck zeugt von Selbstbewusstsein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in ihrem privilegierten Leben jemals etwas entbehren musste. Ich frage mich, wieso diese beiden Frauen befreundet sind. Sie haben keine Gemeinsamkeiten. »Danke, dass Sie sich Zeit für das Fotoshooting nehmen«, sagt Catherine. »Es ist mir ein Vergnügen«, entgegne ich und sehe Anastasia an, die mich mit einem kurzen Erröten belohnt. »Wird sie nur bei mir rot?« Der Gedanke gefällt mir. »Das ist José Rodriguez, unser Fotograf«, stellt Anastasia den jungen Mann vor und sie beginnt zu strahlen. »Scheiße, ist der Typ ihr Freund?« Rodriguez blüht unter Annas Lächeln förmlich auf. »Fickt er sie?« »Mr. Gray?« Rodriguez reicht mir mit finsterem Blick die Hand, eine Warnung. Er will mir sagen, dass ich mich vom Acker machen soll. Er mag sie, sogar sehr. Dann mal los, Kleiner. »Mr. Rodriguez, wo soll ich mich hinstellen?«, frage ich. Mein herausfordernder Tonfall entgeht ihm nicht. Catherine mischt sich ein und winkt mich zu einem Stuhl. Aha, sie gibt also gern den Ton an. Der Gedanke amüsiert mich. Ich setze mich und ein anderer junger Mann, der offenbar mit Rodriguez zusammenarbeitet, schaltet die Scheinwerfer ein, die mich blenden. Herrgott! Als meine Augen sich an das grelle Licht gewöhnt haben, schaue ich mich nach der hübschen Miss Steele um. Sie verfolgt alles vom hinteren Teil des Raums aus. Ist sie immer so schüchtern? Vielleicht sind diese Kavanagh und sie deshalb befreundet. Sie hält sich im Hintergrund und überlässt Catherine das Rampenlicht. Die geborene Sub. Der Fotograf, der einigermaßen professionell wirkt, konzentriert sich ganz auf seine Arbeit. Ich sehe Miss Steele an, wie sie uns beide beobachtet. Unsere Blicke treffen sich. Der ihre ist aufrichtig und unschuldig, und kurz gerate ich ins Wanken. Doch als sie wieder auf ihrer Lippe kaut, verschlägt es mir den Atem. Lass das, Anastasia. Durch die Kraft meiner Gedanken bringe ich sie dazu, zuerst den Blick abzuwenden. Braves Mädchen. Catherine bittet mich aufzustehen, während Rodriguez weiter drauf losknipst. Dann sind wir fertig und ich wittere meine Chance. Vielen Dank, Mr. Gray. Catherine stürzt sich auf mich, um mir die Hand zu schütteln, gefolgt von dem Fotografen, der mich mit kaum verhohlener Missbilligung mustert. Seine Feindseligkeit lässt mich schmunzeln. Mann, wenn du wüsstest. Ich freue mich schon auf den Artikel, Miss Kavanagh, sage ich mit einem kurzen, höflichen Nicken. Eigentlich will ich mit Anna reden. Begleiten Sie mich hinaus, Miss Steele? Frage ich sie an der Tür. Natürlich, antwortet sie überrascht. Carpe diem, Gray. Ich brumme denen, die noch im Raum sind, einen Gruß zu und schiebe sie zur Tür hinaus, weil ich Distanz schaffen will zwischen ihr und Rodriguez. Auf dem Flur bleibt sie stehen und fummelt an ihren Haaren und dann an ihren Fingern herum, bis Taylor sich zu uns gesellt. »Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche, Taylor«, teile ich ihm mit, und als er fast außer Hörweite ist, frage ich Anna, ob sie einen Kaffee mit mir trinken möchte. Gespannt auf ihre Antwort, halte ich den Atem an. Ihre langen Wimpern zucken. »Ich muss alle heimfahren«, informiert sie mich bedauernd. »Taylor«, rufe ich ihm nach, und sie zuckt zusammen. Ich scheine sie nervös zu machen. Ist das gut oder schlecht? Sie hört einfach nicht auf mit diesem Herumgezappel. Die Vorstellung, wie ich ihr das austreiben könnte, macht mich ebenfalls unruhig. »Müssen alle zur Universität?« Sie nickt, und ich weise Taylor an, ihre Freunde hinzubringen. »Gut. Würden Sie mich jetzt auf einen Kaffee begleiten?« »Mr. Gray, Taylor muss Sie nicht zurückfahren. Wenn Sie mir einen Augenblick Zeit geben, tausche ich das Auto mit Kate.« Ich grinse erleichtert. »Ich habe es geschafft. Wir sind verabredet.« Ich öffne die Tür, damit sie wieder in den Raum kann. Taylor verbirgt seinen verwirrten Blick. »Würden Sie mir meine Jacke bringen, Taylor?« »Natürlich, Sir.« Als er sich entfernt, zucken seine Mundwinkel. Ich sehe ihm nach, wie er im Aufzug verschwindet, lehne mich an die Wand und warte auf Miss Steele. »Was um Himmels Willen soll ich ihr sagen? Würden Sie gerne meine Sub werden?« »Nein.« »Immer sachte mit den jungen Pferden, Gray. Eins nach dem anderen.« Wenig später kehrt Taylor mit meiner Jacke zurück. »Wäre das alles, Sir?« »Ja, danke.« Er gibt sie mir, und ich bleibe wie ein Idiot im Flur stehen. Wie lange wird Anastasia brauchen? Ich sehe auf die Uhr. Vermutlich verhandelt sie mit Catherine über den Autotausch, oder sie erklärt Rodriguez, dass sie mit mir einen Kaffee trinkt, damit ich mir die Sache mit dem Artikel nicht noch anders überlege. Meine Gedanken verdüstern sich. Vielleicht gibt sie ihm zum Abschied einen Kuss. Verdammt. Wenig später kommt sie heraus. Sie sieht nicht aus, als wäre sie gerade geküsst worden. »Okay, gehen wir einen Kaffee trinken«, sagt sie selbstbewusst, doch ihre roten Wangen sprechen eine andere Sprache. »Nach Ihnen, Miss Steele.« Ich verberge mein Entzücken, als sie mir vorangeht. Da mich die Neugierde plagt, wie ihre Beziehung zu Catherine beschaffen ist, frage ich sie, wie lange sie sich schon kennen. »Seit dem ersten Semester, wir sind gut befreundet.« »Anna ist hilfsbereit.« Sie ist den langen Weg nach Seattle gefahren, um mich zu interviewen, als Catherine krank war. Ich kann nur hoffen, dass Miss Kavanagh ihr gegenüber die gleiche Loyalität und Achtung beweist. Als ich beim Aufzug auf den Rufknopf drücke, gehen die Türen fast sofort auf. Ein Pärchen in leidenschaftlicher Umarmung springt überrascht auseinander, verlegen darüber, erwischt worden zu sein. Wir betreten den Lift, ohne den beiden Beachtung zu schenken, doch Anastasias verschmitztes Lächeln entgeht mir nicht. Während der Fahrt in den ersten Stock ist die erotische Spannung fast mit Händen zu greifen. Ich weiß nicht, ob das an dem Pärchen liegt oder an mir. »Ja, ich begehre sie. Wird sie wollen, was ich zu bieten habe?« Endlich öffnen sich die Türen. Ich nehme ihre Hand, die unerwartet kühl und trocken ist. Vielleicht habe ich doch keine so starke Wirkung auf sie, wie ich meine. Der Gedanke deprimiert mich. Hinter uns hören wir verlegenes Kichern von dem Pärchen. »Was haben diese Aufzüge nur an sich?« murmle ich. Dieses Gekichere hat etwas Normales, Unschuldiges, das ich irgendwie charmant finde. Miss Steele wirkt genauso unschuldig wie die beiden, und als wir auf die Straße treten, gerate ich wieder ins Zaudern. Sie ist zu jung und unerfahren, aber verdammt nochmal, ich spüre ihre Hand gern in der meinen. Im Coffeeshop bitte ich sie, einen Tisch für uns zu suchen und frage, was sie möchte. »Englischen Frühstückstee, heißes Wasser, den Beutel extra«, stottert sie. »So habe ich das noch nie gehört.« »Kein Kaffee?« »Ich mag Kaffee nicht besonders.« »Okay, Tee also, Beutel extra.« »Süß?« »Nein, danke«, antwortet sie und schaut ihre Hände an. »Etwas zu essen?« »Nein, danke.« Sie schüttelt den Kopf und wirft ihre glänzende, kastanienbraune Mähne zurück. Ich muss in der Schlange warten, während die zwei Matronen hinter der Theke hirnverbrannte Floskeln mit jedem Gast wechseln. Das frustriert mich und hält mich von meinem eigentlichen Ziel fern. Anastasia. »Na, Hübscher, was darf's sein?« fragt die Ältere mich mit einem Augenzwinkern. »Ist wirklich nur ein attraktives Gesicht, Herzchen.« »Ein Cappuccino, English Breakfast Tea, Beutel extra und ein Blaubeermuffin.« Für den Fall, dass Anastasia es sich doch noch anders überlegt und etwas isst. »Sind Sie zu Besuch in Portland?« »Ja.« »Übers Wochenende?« »Ja.« »Das Wetter scheint besser zu werden.« »Ja.« »Hoffentlich können Sie die Sonne ein bisschen genießen.« »Nun hör endlich auf mit dem Gesabber und leg einen Zahn zu.« »Ja«, zische ich und sehe zu Anna hinüber, die hastig den Blick abwendet. Sie beobachtet mich. Hat sie Interesse? Hoffnung steigt in mir auf. »Hier.« Die Frau stellt die Getränke mit einem Augenzwinkern auf mein Tablett. »Zahlen können Sie an der Kasse, Hübscher. Einen schönen Tag noch.« Ich ringe mir ein höfliches »Danke« ab. Am Tisch starrt Anastasia nachdenklich ihre Hände an. Denkt sie über mich nach? »Na, was geht in Ihrem hübschen Kopf vor?«, frage ich sie. Als ich das Tablett abstelle, zuckt sie zusammen und wird rot. Dann schweigt sie betreten. »Warum?« »Wäre sie lieber gar nicht hier?« »Und was denken Sie?«, hake ich nach, während sie an ihrem Teebeutel herumnestelt. »Das ist mein Lieblingstee«, erklärt sie. Ich mache mir gedanklich eine Notiz, dass sie Twinings English Breakfast Tea mag, und beobachte, wie sie den Beutel in die Kanne hängt. Das ist eine ziemlich kurze, nasse Prozedur. Fast sofort zieht sie ihn wieder heraus und legt den feuchten Beutel auf ihre Untertasse. Meine Mundwinkel zucken vor Belustigung. Als sie mir erläutert, dass sie den Tee schwarz und schwach mag, denke ich kurz, es könnte sich um eine Beschreibung der Männer handeln, die ihr gefallen. »Reiß dich zusammen, Gray. Sie meint den Tee.« »Genug Geplänkel. Es wird Zeit, dass ich zur Sache komme. Ist er Ihr Freund?« Sie runzelt die Stirn, über ihrer Nase bildet sich ein kleines V. »Wer?« »Gute Antwort. Der Fotograf, José Rodriguez.« Sie lacht. »Über mich?« »Über mich?« Keine Ahnung, ob aus Erleichterung oder weil sie sich über mich amüsiert. Das ärgert mich. Ich kann sie einfach nicht einschätzen. Mag sie mich nun oder nicht? Sie teilt mir mit, dass er nur ein Freund ist. Ja, Süße, aber er wäre gerne mehr. »Warum glauben Sie, dass wir ein Paar sind?«, erkundigt sie sich. »Weil er sie angelächelt hat und sie ihn.« »Du hast wirklich keine Ahnung, was. Der Junge ist in dich verschossen. Er ist eher so etwas wie ein Bruder für mich«, sagt sie. »Okay, es ist also einseitig. Ich frage mich, ob sie weiß, wie hübsch sie ist. Während ich das Papier vom Blaubeermuffin pule, stelle ich mir sie auf Knien vor, wie ich sie Bissen für Bissen füttere. Der Gedanke erregt mich. Möchten Sie ein Stück?« Sie schüttelt den Kopf. »Nein, danke.« Sie klingt zögernd und wieder starrt sie ihre Hände an. »Warum ist sie so nervös? Meinetwegen? Und der junge Mann gestern im Baumarkt? Der ist auch nicht Ihr Freund?« »Nein, Paul und ich sind befreundet, das habe ich Ihnen doch gestern schon gesagt.« Sie runzelt erneut die Stirn und verschränkt die Arme vor der Brust, eine abwehrende Geste. Meine Fragen über diese Jungen behagen ihr nicht. Mir fällt ein, wie unwohl sie sich zu fühlen schien, als der Typ im Laden den Arm um sie legte, um sein Revier zu markieren. »Warum interessiert Sie das?« »Sie wirken nervös in Gegenwart von Männern.« Sie macht große Augen. »Sie sind wunderschön. Die Farbe des Meers in Cabo, tiefblau. Ich sollte mal mit ihr hinfahren. Hoppla, wo kam das gerade her? Sie schüchtern mich ein, gesteht sie, senkt den Blick und spielt wieder mit ihren Fingern herum. Auf der einen Seite ist sie unterwürfig, auf der anderen wirkt sie ziemlich provozierend. Das ist gut so. Ja, allerdings, es gibt nicht viele Menschen, die den Mut haben, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich sie einschüchtere. Sie ist ehrlich, und das teile ich ihr mit. Als sie den Blick abwendet, weiß ich nicht, was sie denkt. Das finde ich frustrierend. Mag sie mich? Oder lässt sie dieses Gespräch nur über sich ergehen, um das Interview von Catherine Kavanagh nicht zu gefährden? Sie sind mir ein Rätsel, Miss Steele. An mir ist nichts Rätselhaftes. Sie sind sehr zurückhaltend, wie jede gute Sub. Nur nicht, wenn sie rot werden, was ziemlich oft passiert. Ich wünschte, ich wüsste weswegen. So, das zwingt sie zu einer Reaktion. Ich stecke ein kleines Stück vom Blaubeermuffin in den Mund und warte auf ihre Antwort. Machen Sie oft so persönliche Bemerkungen? So persönlich ist das auch wieder nicht, oder? War das persönlich? Bin ich Ihnen zu nahe getreten? Nein, gut. Sie sind ziemlich überheblich. Ich bin es gewohnt, meinen Willen durchzusetzen, Anastasia, in allen Dingen. Das glaube ich Ihnen gern, murmelt sie und möchte dann wissen, warum ich ihr noch nicht angeboten habe, mich beim Vornamen zu nennen. Wie bitte? Mir fällt ein, wie sie sich nach dem Interview im Aufzug von mir verabschiedet hat und wie mein Name aus ihrem vorlauten Mund klang. Durchschaut sie mich? Will sie mich ärgern? Ich erkläre ihr, dass niemand außer meinen Eltern und Geschwistern und einigen engen Freunden mich Christian nennt. Ich weiß nicht einmal, ob das mein wahrer Name ist. Nicht dieses Thema, Gray. Ich möchte mehr über sie erfahren. Sind Sie ein Einzelkind? Sie blinzelt, bevor sie meine Frage bejaht. Erzählen Sie mir von Ihren Eltern. Als sie die Augen verdreht, muss ich an mich halten, sie nicht zu rügen. Meine Mutter lebt mit ihrem neuen Mann Bob in Georgia und mein Stiefvater in Montesano. Natürlich weiß ich das alles schon von Welchs Recherche, aber es ist mir wichtig, es aus ihrem Mund zu hören. Als sie von ihrem Stiefvater erzählt, lächelt sie. Und ihr Vater? Erkundige ich mich. Mein Vater ist gestorben, als ich ein Baby war. Unvermittelt werde ich in meine Albträume katapultiert, in denen ich einen Leichnam auf dem schmutzigen Fußboden sehe. »Tut mir leid«, murmle ich. »Ich erinnere mich nicht an ihn«, entgegnet sie und holt mich ins Hier und Jetzt zurück. Ihre Miene wirkt offen und freundlich, was mir verrät, dass Raymond Steele dieser jungen Frau ein guter Vater war. Wie jedoch die Beziehung zu ihrer Mutter beschaffen ist, wird sich noch herausstellen. »Ihre Mutter hat wieder geheiratet.« Ihr Lachen klingt bitter. »Ja, könnte man so ausdrücken.« Sie geht nicht weiter auf das Thema ein. Anastasia ist eine der wenigen mir bekannten Frauen, die auch einmal schweigen können, was ich toll finde, aber im Moment nicht möchte. Sie lassen sich nicht gern in die Karten schauen, was? Sie auch nicht, kontert sie. Gut, Miss Steele, wenn Sie meinen. Mit einem verschmitzten Grinsen rufe ich ihr ins Gedächtnis, dass sie mich bereits interviewt hat. Ich erinnere mich an einige sehr indiskrete Interviewfragen, zum Beispiel an die, ob ich schwul bin. Meine Äußerung zeitigt die erwünschte Wirkung, sie wird verlegen. Sie fängt an, alles Mögliche über sich zu erzählen, und einige Details finde ich interessant. Ihre Mutter ist eine unverbesserliche Romantikerin. Jemand, der viermal heiratet, folgt vermutlich eher der Hoffnung als der Erfahrung. Ist Anna wie ihre Mutter? Ich schaffe es nicht, sie zu fragen. Denn wenn sie ja sagt, muss ich die Segel streichen. Und ich will nicht, dass dieses Gespräch endet. Es macht mir zu viel Spaß. Ich erkundige mich nach ihrem Stiefvater und sie bestätigt meine Vermutung. Es ist deutlich zu spüren, dass sie ihn sehr liebt. Sie strahlt, wenn sie von ihm erzählt, von seiner Arbeit, er ist Tischler, seinen Hobbys, er mag Fußball und Angeln. Als ihre Mutter das dritte Mal heiratete, blieb sie lieber bei ihm. Interessant. Sie strafft die Schultern. Erzählen Sie mir von Ihren Eltern, bittet sie mich, um das Gespräch von ihrer Familie wegzulenken. Da ich über die meine nicht gern rede, gebe ich nur einen groben Überblick. Mein Dad ist Anwalt, meine Mutter Kinderärztin. Sie leben in Seattle. Was machen Ihre Geschwister? Das interessiert Sie? Ich antworte ihr, dass Elliot im Bauwesen tätig ist und Mia eine Ausbildung bei einem französischen Küchenchef in Paris macht. Paris soll wunderschön sein, meint sie mit verträumtem Gesichtsausdruck. Es ist tatsächlich sehr schön. Waren Sie schon mal dort? Ich habe das Festland der Vereinigten Staaten noch nie verlassen. Das klingt bedauernd. Würden Sie gern einmal hinfahren? Zuerst Cabo, jetzt Paris. Reiß dich am Riemen, Gray. Nach Paris? Natürlich, aber noch lieber würde ich England sehen. Sie strahlt. Miss Steele möchte also reisen. Doch warum England? Frage ich sie. Weil das die Heimat von Shakespeare, Jane Austen, den Bronte-Schwestern und Thomas Hardy ist. Ich würde gern die Orte besuchen, die diese Schriftsteller inspiriert haben. Aha, Bücher sind ihre große Liebe. Bücher. Das hat sie gestern bei Claytons auch schon angedeutet. Was heißt, dass meine Konkurrenten Darcy, Rochester und Angel Clare sind, alles romantische Helden? Hier ist der Beweis, nach dem ich gesucht habe. Sie ist eine unverbesserliche Romantikerin wie ihre Mutter, und das kann nicht funktionieren. Zu allem Überfluss sieht sie nun auch noch auf die Uhr. Sie will gehen. Ich hab's verbockt. Ich muss los lernen, erklärt sie. Ich schlage vor, sie zum Wagen ihrer Freundin zu begleiten, um die Zeit für mich nutzen zu können. Aber lohnt sich das überhaupt? Danke für den Tee, Mr. Gray. Gern geschehen, Anastasia. War mir ein Vergnügen. Mir wird bewusst, dass ich die letzten 20 Minuten genossen habe. Mit meinem strahlendsten Lächeln strecke ich ihr die Hand hin. Kommen Sie, sage ich. Auf dem Weg zum Heathman merke ich erstaunt, wie angenehm sich ihre Hand in der meinen anfühlt. Vielleicht könnte es doch funktionieren. Tragen Sie immer Jeans? Erkundige ich mich. Meistens, antwortet sie, und es steht 2-0 gegen sie. Eine unverbesserliche Romantikerin, die fast nur Jeans trägt. Ich mag Frauen in Röcken, das macht sie zugänglicher. Haben Sie eine Freundin? Fragt sie unvermittelt und nun steht's 3-0 gegen sie. Ich lasse lieber die Finger von ihr. Sie will Romantik und die kann ich ihr nicht bieten. Nein, Anastasia, eine feste Freundin, das ist nichts für mich. Sie runzelt die Stirn, dreht sich abrupt weg und stolpert auf die Straße. Scheiße, Anna! Rufe ich aus und ziehe sie zu mir, damit sie nicht von einem irren Radfahrer umgenietet wird, der die Straße in der falschen Richtung entlang flitzt. Urplötzlich liegt sie in meinen Armen und sieht mich an. Sie ist erschreckt und zum ersten Mal fällt mir ein dunkler blauer Ring um ihre Iris auf. Ihre Augen sind wunderschön, aus der Nähe sogar noch schöner. Als sich ihre Pupillen weiten, merke ich, dass ich mich in sie hineinversenken und niemals wieder auftauchen könnte. Sie holt tief Luft. Alles in Ordnung? Meine Stimme klingt fremd und weit weg. Mir wird bewusst, dass sie mich berührt und es macht mir nichts aus. Meine Finger streicheln ihr Gesicht. Ihre Haut ist weich und glatt. Als mein Daumen über ihre Unterlippe gleitet, stockt mir der Atem. Ihr Körper drückt sich gegen den meinen. Dass ich ihre Brüste und die Wärme ihres Körpers durch mein Hemd spüre, erregt mich. Sie riecht frisch und gesund. Der Duft erinnert mich an die Apfelbäume im Obstgarten.